gute alte Schwiegermama. Hey, Schwiegermama, hey, Schwiegermama. Eine Trikot, Trikot, Trikot, Trikot, Halljatte an. Hey, Zwiebel und Pistolen, keinen Abstand dran. Musketier sind lustige Brüder, haben frohen Mut. Singen lauter lustige Lieder, sind den kleinen Mädels gar so gut. Singen lauter lustige Lieder, sind den kleinen Mädels gar so gut. Da lebte einst ein Mädchen, die war so schön. Sie war das allerschönste Kind, was man in Polen findet. Aber nein, sprach sie, ich küsse nie. Sie war das allerschönste Kind, was man in Polen findet. Aber nein, sprach sie, ich küsse nie. In der Heimat, da gibt's ein Wiedersehen.